wenn du große Leistung bringst. Viele hören dich, wenn du große Reden schwingst. Doch wer nimmt dich auch wahr, wenn du nur du selber bist? Kein großer Held und kein Idol, sondern einfach nur ein Mensch. Viele lieben dich, wenn du ein cooler Typ bist, und man bejubelt dich, wenn du die Castingshow gewinnst. Doch wer glaubt noch an dich, wenn du nur du selber bist? Kein großer Held und kein Idol, sondern einfach nur ein Mensch. Ein Mensch mit Unvollkommenheiten, der immer wieder seine Fehler macht. Ein Mensch mit begrenzten Fähigkeiten, der so wie jeder nur mit Wasser kocht. Idol.